Professor Mobilux und sein Helfer Patrick F. Patrick sind durch Zeit und Raum gewandert. Aus dem Mittelalter sind sie übergewechselt in unsere Zeit. Es ist das geheimnisvolle Indianerholz, das sie dazu befähigt. Professor Mobilux hat es im Wilden Westen von einem Trapper bekommen. Seitdem begleitet es seinen Weg. Er nutzt es als Griff für seinen Regenschirm und niemand ahnt, dass dieses Holz voller Wunder steckt. Jetzt befinden sie sich auf einem Zirkusplatz. Direktor Fröhlich kehrt nach einiger Zeit zu Patrick und Pedro zurück. Die Jagd nach den Taschendieben ist ohne Erfolg geblieben. Mittlerweile hat sich die Mutter bei Patrick überschwänglich dafür bedankt, dass er ihrem Kind das Leben gerettet hat. Vergeblich wehrten sie sich. Doch Skeletus-Monsterkämpfer schleppten sie in den Kerker und verriegelten die Tür. Donnernd und krachend entlud sich der Vulkan. Glut, Schutt und Asche wurden weit in den Himmel hinaufgeschleudert. Kiemen